NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz. Heute den 8. von 32 Abschnitten. Was kann ich mehr tun, als wieder aufstehen, wenn ich gefallen bin, und mich ins Künftige vor dem Falle hüten, wenn ich anfange zu straucheln, nicht gleich aus Eigensinn und Verzweiflung ganz niederzustürzen? Dies schrieb Karl Philipp Moritz 1780 in seinen Beiträgen zur Philosophie des Lebens. Als 13-jähriger Lehrbursche in Braunschweig hat Anton Reiser, Moritz' autobiografischer Romanheld, dieses Wissen nicht. Er kann sich nicht schützen vor den wiederkehrenden depressiven Abstürzen. Das Leiden an der schwarzen Fantasie, kein seltenes Symptom im vermeintlich so aufgeklärten 18. Jahrhundert, erfährt der junge Reiser hilflos und ausgeliefert, ohne Kenntnis der psychologisch-pädagogischen Zusammenhänge und Ursachen seiner mal sanften, mal abgründig düsteren Melancholie. Sehnsüchtig wünscht Anton, die Höhen der Vernunft zu erklimmen. Aber von seinem Lehrherrn, dem Hutmacher Lobenstein, bekommt er gleichzeitig die niedrigsten und demütigendsten Arbeiten zu verrichten. Er fühlt sich verachtet. Sein Lebensüberdruss wird so stark, dass er sich in die Oker stürzt, aus der ihn sein Mitlehrling August gerade noch herausziehen kann. Antons Vater gibt sich nun dem Wahn hin, dass sich der Satan der Seele seines Sohnes bemächtigt habe und holt ihn aus Braunschweig ab. Selbstmörder gelten als gefährliche Menschen, und der Vater bleibt hart und verschlossen gegen seinen Sohn. Zurück in Hannover wird Anton in einer Freischule angemeldet, die eigentlich ein Seminar für Dorfschullehrer ist. Der im Schreiben versierte Anton bewältigt den Schulstoff bald besser als die angehenden Lehrer. Hören Sie wieder Peter Lieck. Allein, damit er sich nun nicht seines Glücks überheben sollte, stand ihm am andern Tage eine Demütigung bevor, die beinahe jene in Braunschweig noch übertraf, da er zum ersten Male mit dem Tragkorbe auf dem Rücken gehen musste. Es wurde nämlich in der zweiten Stunde den folgenden Morgen eine Buchstabierübung angestellt, wo einer der Knaben immer eine Silbe erst allein buchstabieren und vorschreien und dann die anderen alle wie aus einem Munde nachschreien mussten. Dies Geschrei, wovon einem die Ohren gelten, und diese ganze Übung kam Anton wie toll und rasend vor. Und er schämte sich nicht wenig, da er sich schmeichelte, schon mit Ausdruck lesen zu können, dass er hier erst wieder anfangen sollte, buchstabieren zu lernen. Aber die Reihe vorzuschreien kam bald an ihn, denn dies ging wie ein Lauffeuer herum, und nun saß er und stockte. Und die ganze schöne Musik geriet auf einmal aus dem Takt. »Nun fort!« sagte der Inspektor. Und als es nicht ging, sah er ihn mit einem Blick der äußersten Verachtung an und sagte, »Dummer Knabe«, und ließ den Folgenden weiter buchstabieren. Anton glaubte in dem Augenblick vernichtet zu sein, da er sich plötzlich in der Meinung eines Menschen, auf dessen Beifall er schon so viel gerechnet hatte, so tief herabgesunken sah, dass dieser ihm nicht einmal mehr zutrauerte, dass er buchstabieren könne. War ehemals in Braunschweig sein Körper durch die Bürde, die er trug, unterjocht worden, so wurde es itzt noch weit mehr sein Geist, der unter der Last erlag, mit welcher die Worte »dummer Knabe« von dem Inspektor auf ihn fielen. Allein diesmal galt bei ihm, was vom Themistokles erzählt wird, da dieser auch einmal in seiner Jugend einen öffentlichen Schimpf erlitt, »non fregit eum sed erexit«. Er strengte sich seit dem Tage, an welchem er diese Demütigung erlitt, noch 10-mal mehr als vorher an, sich bei seinen Lehrern in Achtung zu setzen, um den Inspektor, der ihn so verkannt hatte, gleichsam einst zu beschämen und ihm über das Unrecht, das er von ihm erlitten hatte, Reue zu erwecken. Der Inspektor trug alle Morgen in den Frühstunden den Lehrbegriff der lutherischen Kirche ganz dogmatisch mit allen Widerlegungen der Papisten sowohl als der Reformierten vor, und legte Gesenii-Auslegung von Luthers kleinem Katechismus dabei zum Grunde. Antons Kopf wurde dadurch freilich mit vielem unnützem Zeuge angefüllt, aber er lernte doch Hauptabteilungen und Unterabteilungen machen. Er lernte, systematisch zu Werke gehen. Seine nachgeschriebenen Hefte wuchsen immer stärker an. Und in weniger als einem Jahre besaß er eine vollständige Dogmatik mit allen Beweisstellen aus der Bibel und einer vollständigen Polemik gegen Heiden, Türken, Juden, Griechen, Papisten und Reformierten verknüpft. Er wusste von der Transsubstantiation im Abendmahl, von den 5 Stufen der Erhöhung und Erniedrigung Christi, von den Hauptlehren des Al-Korans und den vorzüglichsten Beweisen der Existenz Gottes gegen die Freigeister wie ein Buch zu reden. Und er redete nun auch wirklich wie ein Buch von allen diesen Sachen. Er hatte nun reichen Stoff zu predigen, und seine Brüder bekamen alle die nachgeschriebenen Hefte von der halsbrechenden Kanzel in der Stube wieder von ihm zu hören. Zuweilen wurde er des Sonntags zu einem Vetter eingeladen, bei welchem eine Versammlung von Handwerksburschen war. Hier musste er sich vor den Tisch stellen und in dieser Versammlung eine förmliche Predigt mit Text, Thema und Einteilung halten, wo er denn gemeiniglich die Lehre der Papisten von der Transsubstantiation oder die Gottesleugner widerlegte, mit vielem Pathos die Beweise für das Dasein Gottes nacheinander aufzählte und die Lehre vom Ungefähr in ihrer ganzen Blöße darstellte. Nun war die Einrichtung in dem Institut, wo Anton unterrichtet wurde, dass die erwachsenen Leute, welche zu Schulmeistern gebildet wurden, sich des Sonntags in alle Kirchen verteilen und die Predigten nachschreiben mussten, die sie dann dem Inspektor zur Durchsicht brachten. Anton fand also jetzt noch einmal so viel Vergnügen am Predigtnachschreiben, da er sah, dass er auf die Art mit seinen Lehrern einerlei Beschäftigung trieb. Und diese, denen er nun die Predigten zeigte, bewiesen ihm immer mehr Achtung und begegneten ihm beinahe wie ihresgleichen. Er bekam am Ende einen dicken Band nachgeschriebener Predigten zusammen, die er nun als einen großen Schatz betrachtete und worunter ihm insbesondere 2 wahre Kleinodien zu sein schienen. Die eine war von dem Pastor Uhle, der mit dem Pastor Paulmann wegen der Geschwindigkeit im Sprechen die meiste Ähnlichkeit hatte, in der Ägidienkirche gehalten und handelte vom jüngsten Gericht. Mit wahrem Entzücken harangierte Anton diese Predigt oft seiner Mutter wieder vor, worin die Zerstörung der Elemente, das Krachen des Weltbaues, das Zittern und Zagen des Sünders, das fröhliche Erwachen der Frommen in einem Kontrast dargestellt wurde, der die Fantasie bis auf den höchsten Grad erhitzte. Und dies war eben Antons Sache. Er liebte die kalten Vernunftpredigten nicht. Die 2. Predigt, welche er unter allen vorzüglich schätzte, war eine Abschiedspredigt des Pastor Lesemann, die er in der Kreuzkirche hielt und worin derselbe fast vom Anfange bis zu Ende durch Tränen und Schluchzen unterbrochen wurde. So beliebt war er bei seiner Gemeine. Das rührende Pathos, womit diese Rede wirklich gehalten wurde, machte auf Antons Herz einen unauslöschlichen Eindruck. Und er wünschte sich keine größere Glückseligkeit, als einmal auch vor einer solchen Menge von Menschen, die alle mit ihm weinten, eine solche Abschiedsrede halten zu können. Bei so etwas war er in seinem Elemente und fand ein unaussprechliches Vergnügen an der wehmütigen Empfindung, worin er dadurch versetzt wurde. Niemand hat wohl mehr die Wonne der Tränen, the joy of grief, empfunden, als er bei solchen Gelegenheiten. Eine solche Erschütterung der Seele durch eine solche Predigt war ihm mehr wert als aller andere Lebensgenuss. Er hätte Schlaf und Nahrung darum gegeben. Auch das Gefühl für die Freundschaft erhielt jetzt bei ihm neue Nahrung. Er liebte einige von seinen Lehrern im eigentlichen Verstande und empfand eine Sehnsucht nach ihrem Umgange. Insbesondere äußerte sich seine Freundschaft gegen einen derselben namens R., der dem äußeren Anschein nach ein sehr harter und rauer Mann war, in der Tat aber das edelste Herz besaß, was nur bei einem künftigen Dorfschulmeister gefunden werden kann. Bei diesem hatte doch Anton eine Privatstunde im Rechnen und Schreiben, welche sein Vater für ihn bezahlte. Denn Rechnen und Schreiben war noch das Einzige, welches dieser für Anton zu lernen der Mühe wert hielt. R. ließ ihn denn bald, weil er schon orthografisch schrieb, eigene Ausarbeitungen machen, die seinen Beifall erhielten, welcher für Anton so schmeichelhaft war, dass er sich endlich erkühnte, diesem Lehrer sein Herz zu entdecken und so offenherzig und freimütig mit ihm zu sprechen, wie er lange mit niemandem hatte sprechen dürfen. Er entdeckte ihm also seine unüberwindliche Neigung zum Studieren und die Härte seines Vaters, der ihn davon abhielte und der ihn nichts als sein Handwerk wolle lernen lassen. Der raue R. schien über dies Zutrauen gerührt zu sein und sprach Anton Mut ein, sich dem Inspektor zu entdecken, der ihm vielleicht noch eher zu seinem Endzweck würde behülflich sein können. Das war nun eben der Inspektor, welcher zu Anton, da er beim Buchstabieren nicht vorschreien wollte, mit der verächtlichsten Miene dummer Knabe gesagt hatte, welches er noch nicht vergessen konnte und also noch lange Bedenken trug, einem solchen Manne seine Neigung zum Studieren zu entdecken, der gezweifelt hatte, ob er auch buchstabieren könne. Indes nahm die Achtung, worin sich Anton in dieser Schule setzte, von Tage zu Tage zu, und er erreichte seinen Wunsch, hier der Erste zu sein und die meiste Aufmerksamkeit auf sich gerichtet zu sehen. Dies war freilich eine solche Nahrung für seine Eitelkeit, dass er sich oft schon im Geist als Prediger erblickte, insbesondere wenn er schwarze Unterkleider trug. Dann trat er mit einem gravitätischen Schritt und ernsthafter als sonst einher. Am Ende der Woche des Sonnabends wurde immer, nachdem vorher das Lied »Bis hierher hat mich Gott gebracht« gesungen war, von einem der Schüler ein langes Gebet gelesen. Wenn dies an Anton kam, so war das ein wahres Fest für ihn. Er dachte sich auf der Kanzel, wo er noch während der letzten Verse des Gesanges seine Gedanken sammelte und nun auf einmal, wie der Pastor Paulmann, mit aller Fülle der Beredsamkeit in ein brünstiges Gebet ausbrach. Seine Deklamation bekam also für einen Schulknaben freilich zu viel Pathos, als dass dieses nicht hätte auffallend sein sollen. Der Lehrer ließ ihn also nur selten das Gebet lesen. Ja, es entstand zuletzt sogar eine Art von Neid gegen ihn bei den Lehrern. Einer derselben stellte eine Übung an, wo eine von Hübners biblischen Historien von den Schülern mit eigenen Worten musste wiedererzählt werden. Anton schmückte diese Historie mit aller seiner Fantasie auf eine poetische Art aus und trug sie mit einer Art von rednerischem Schmuck wieder vor. Das beleidigte den Lehrer, der am Ende die Bemerkung machte, Anton solle kürzer erzählen. Das künftige Mal fasste er also die ganze Erzählung in ein paar Worte zusammen und war in 2 Minuten damit fertig. Das war dem Lehrer wieder zu kurz und brachte ihn aufs Neue auf. Endlich ließ er ihn gar keine Historien mit eigenen Worten mehr erzählen. Des Nachmittags fürchteten sich die Lehrer, welche die Katechisation wiederholten, ihn zu fragen, weil er immer mehr als sie nachgeschrieben hatte. Er konnte also gar nicht einmal mehr dazu kommen, seine Fähigkeiten zu zeigen, welches doch sein höchster Wunsch war, um Aufmerksamkeit auf sich zu erregen. Voller Unwillen darüber, dass er immer ungefragt und stumm dasitzen musste, ging er endlich einmal mit tränenden Augen zum Inspektor, der ihn in den Morgenstunden nun auch öfter gefragt hatte und sein Urteil über ihn geändert zu haben schien. Dieser fragte ihn, was ihm fehle, ob ihm etwa von einem seiner Mitschüler Unrecht geschehen sei. Und Anton antwortete, nicht von seinen Mitschülern, sondern von seinen Lehrern sei ihm Unrecht geschehen. Diese vernachlässigten ihn, und niemand fragte ihn mehr, wenn er gleich die Sache besser als andere wüsste. Hierin möchte man ihm doch Recht verschaffen. Der Inspektor suchte ihm das auszureden und entschuldigte die Lehrer mit der Menge der Schüler. Von der Zeit an aber fing er an, selbst aufmerksamer auf ihn zu werden und fragte ihn des Morgens in der Frühstunde öfter als sonst. In einer Stunde wöchentlich wurde eine Übung mit den Psalmen angestellt, wo ein jeder der Schüler sich Lehren herausziehen musste. Diese wurden auf ein Blatt Papier oder eine Rechentafel geschrieben und dann abgelesen, wobei mancher stark zu schwitzen pflegte. Der Inspektor war dabei. Anton schrieb nichts auf. Als aber die Reihe an ihn kam, ging er den ganzen Psalm durch und hielt eine ordentliche Abhandlung oder Predigt darüber, die fast eine halbe Stunde dauerte, sodass der Inspektor selbst am Ende sagte, es sei nun genug. Er solle den Psalm nicht eigentlich erklären, sondern nur einige moralische Lehren herausziehen. Auf die Weise ging beinahe ein Jahr hin, wo Anton so außerordentliche Fortschritte in seinem Fleiß tat und sich so untadelhaft betrug, dass er seinen Zweck, Aufmerksamkeit auf sich zu erregen, im höchsten Grade erreichte, indem er sich sogar den Neid seiner Lehrer zuzog. Nun stand er aber auch auf dem entscheidenden Punkte, wo er irgendeine Lebensart wählen sollte, und die Härte seines Vaters, der nun daran arbeitete, ihn bald loszuwerden, nahm von Tage zu Tage gegen ihn zu, so dass die Schule gleichsam ein sicherer Zufluchtsort für ihn vor der Bedrückung und Verfolgung zu Hause war. Sein geliebter Lehrer R. wurde indes zu einem Dorfschulmeister befördert, und nun hatte er keinen eigentlichen Freund mehr unter seinen Lehrern. Dieser riet ihm bei seinem Abschiede noch einmal, sich geradezu an den Inspektor zu wenden, und weil es nun ohnedem die höchste Zeit war, irgendeinen Entschluss zu fassen, so wagte er es eines Tages mit klopfendem Herzen, den Inspektor um Gehör zu bitten, weil er ihm etwas Wichtiges zu sagen habe. Dieser nahm ihn mit auf seine Stube, und hier wurde Anton freimütiger, erzählte ihm seine Schicksale und entdeckte ihm sein ganzes Herz. Der Inspektor schilderte ihm die Schwierigkeiten, die Kosten des Studierens, benahm ihm aber demungeachtet nicht alle Hoffnung, sondern versprach sich, womöglich für ihn zu verwenden, dass er unentgeltlich eine lateinische Schule besuchen könnte. Indes war das alles sehr weit aussehend, weil er von seinen Eltern zu seiner Unterstützung gar nichts, nicht einmal Wohnung und Nahrung hoffen durfte, indem sein Vater noch 6 Meilen hinter Hannover eine kleine Bedienung gehalten hatte und also in kurzem ganz aus Hannover wegziehen musste. Indessen hatte der Inspektor mit dem Konsistorialrat Götten, unter dessen Direktion das Schulmeisterinstitut stand, Antons wegen geredet, und dieser ließ ihn zu sich kommen. Der Anblick dieses ehrwürdigen Greises schlug zuerst Antons Mut darnieder, und seine Knie bebten, da er vor ihm stand. Als ihn aber der Greis leutselig bei der Hand fasste und mit sanfter Stimme anredete, fing er an, freimütig zu sprechen und seine Neigung zum Studieren zu entdecken. Der Konsistorialrat Götten ließ ihn darauf eine von Gellerts geistlichen Oden laut lesen, um zu hören, wie seine Ausrede und Stimme beschaffen sei, wenn er sich dereinst dem Predigtamt widmen wollte. Darauf versprach er, ihm freien Unterricht zu verschaffen und ihn mit Büchern zu unterstützen. Das sei aber auch alles, was er für ihn tun könne. Anton war so voller Freuden über dieses Anerbieten, dass seine Dankbarkeit gar keine Grenzen hatte und er nun alle Berge auf einmal überstiegen zu haben glaubte. Denn dass er außer freiem Unterricht und Büchern auch noch Nahrung, Wohnung und Kleider brauche, fiel ihm gar nicht ein. Triumphierend eilte er nach Hause und verkündigte seinen Eltern sein Glück. Aber wie sehr wurde seine Freude niedergeschlagen, da sein Vater ihm ganz kaltblütig sagte, er dürfe, wenn er studieren wolle, auf keinen Heller von ihm rechnen. Wenn er sich also selbst Brot und Kleider zu verschaffen imstande sei, so habe er gegen sein Studieren weiter nichts einzuwenden. In einigen Wochen würde er von Hannover wegreisen, und wenn Anton alsdann noch bei keinem Meister wäre, so möchte er sehen, wo er unterkäme, und nach Gefallen abwarten, ob einer von den Leuten, die ihm das Studieren so eifrig anrieten, auch für seinen Lebensunterhalt sorgen würde. Traurig und tiefsinnig ging Anton itzt umher und dachte seinem Schicksal nach. Der Gedanke zu studieren war fest in seiner Seele, und sollten sich ihm auch noch weit mehr Schwierigkeiten in den Weg setzen. Mancherlei Projekte durchkreuzten sich in seinem Kopfe. Er erinnerte sich gelesen zu haben, dass es einst in Griechenland einen lehrbegierigen Jüngling gab, der für seinen Unterhalt Holz haute und Wasser trug, um die Zeit, die ihm noch übrig blieb, dem Studieren widmen zu können. Diesem Beispiele wollte er folgen und war oft schon willens, sich als Tagelöhner auf gewisse Stunden zu verdingen, um die übrige Zeit zu seinem freien Gebrauch zu haben. Dann konnte er aber wieder die Schulstunden nicht ordentlich abwarten. So machte ihn alle sein Nachdenken und Überlegung immer nur noch tiefsinniger und unentschlossener. Indes rückte der entscheidende Zeitpunkt immer näher heran, wo er einen Entschluss fassen musste. Er sollte nun die Schule, die er bisher besucht hatte, verlassen, um noch eine Zeit lang in die Garnisonschule zu gehen, weil er von dem Garnisonprediger Markwart konfirmiert werden sollte, dessen Vorbereitungs- und Katechisationsstunden er itzt schon zu besuchen anfing und der wegen seiner Antworten aufmerksam auf ihn geworden war. Allein er würde es von selbst nie gewagt haben, diesem Mann, zu welchem er zuerst gar kein Zutrauen fassen konnte, den Kummer seiner Seele zu entdecken. Da sich nun für Anton keine solide Aussicht zum Studieren eröffnen wollte, so würde er doch am Ende wahrscheinlich den Entschluss haben fassen müssen, irgendein Handwerk zu lernen, wenn nicht, wieder vermuten, ein sehr geringfügig scheinender Umstand seinem Schicksal in seinem ganzen künftigen Leben eine andere Wendung gegeben hätte. Der Umstand, wodurch Anton Reisers Schicksal unvermutet eine glücklichere Wendung nahm, war, dass er sich auf der Straße mit ein paar Jungen balgte, die mit ihm aus der Schule kamen und ihn unterweges geneckt hatten, welches er nicht länger leiden wollte. Indem er sich nun mit ihnen bei den Haaren herumzauste, kam auf einmal der Pastor Markwart dahergegangen. Und wie groß war nun Reisers Beschämung und Verwirrung, da ihn die beiden Jungen selbst zuerst aufmerksam darauf machten und ihm mit einer Art von Schadenfreude den Zorn vorstellten, den nun der Pastor Marquardt auf ihn werfen würde. Was, ich will einst selbst solch ein ehrwürdiger Mann werden, wie daherkömmt? Wünsche, dass mir das itzt schon ein jeder ansehen soll, damit sich irgendeiner findet, der sich meiner annimmt und mich aus dem Staube hervorzieht, und muss nun in der Stellung von diesem Manne überrascht werden, bei dem ich konfirmiert werden soll, wo ich Gelegenheit hätte, mich in meinem besten Licht zu zeigen. Dieser Mann, was wird er nun von mir denken? Wofür wird er mich halten? Diese Gedanken gingen Reisern durch den Kopf und bestürmten ihn auf einmal so sehr mit Scham, Verwirrung und Verachtung seiner selbst, dass er glaubte, in die Erde sinken zu müssen. Aber er ermannte sich. Das Selbstzutrauen arbeitete sich unter der erstickenden Scham wieder hervor und flößte ihm zugleich Mut und Zutrauen gegen den Pastor Marquardt ein. Er fasste schnell ein Herz, ging gerades Weges auf den Pastor Marquardt zu und redete ihn auf öffentlicher Straße an, indem er zu ihm sagte, er sei einer von den Knaben, die bei ihm zur Kinderlehre gingen, und der Pastor Marquardt möchte doch deswegen keinen Zorn auf ihn werfen, dass er sich eben itzt mit den beiden Jungen dort geschlagen hätte. Dies wäre sonst gar seine Art nicht. Die Jungen hätten ihn nicht zufrieden gelassen, und es sollte nie wieder geschehen. Dem Pastor Marquardt war es sehr auffallend, sich auf der Straße von einem Knaben auf die Weise angeredet zu sehen, der sich eben mit ein paar anderen Buben herumgebalgt hatte. Nach einer kleinen Pause antwortete er, es sei freilich sehr unrecht und unschicklich, sich zu balgen, indes hätte das weiter nichts zu sagen, wenn er es künftig unterließe. Darauf erkundigte er sich auch nach seinem Namen und Eltern, fragte ihn, wo er bis jetzt in die Schule gegangen wäre und so weiter, und entließ ihn sehr gütig. Wer war aber froher als Reiser? Und wie leicht war ihm ums Herz, da er sich nun wieder aus dieser gefährlichen Situation herausgewickelt glaubte. Und wie viel froher würde er noch gewesen sein, hätte er gewusst, dass dieser ungefähre Zufall allen seinen ängstlichen Besorgnissen ein Ende machen und die erste Grundlage seines künftigen Glücks sein würde. Denn von dem Augenblick an hatte der Pastor Marquardt den Gedanken gefasst, sich näher nach diesem jungen Menschen zu erkundigen und sich seiner tätig anzunehmen, weil er nicht ohne Grund vermutete, dass sobald des jungen Reisers Betragen gegen ihn nicht Verstellung war, es keine gemeine Denkungsart bei einem Knaben von dem Alter voraussetzte, und dass es nicht Verstellung war, dafür schien ihm seine Miene zu bürgen. Den Sonntag darauf fragte ihn der Pastor Marquardt des Nachmittags in der Kinderlehre öfter wie sonst. Und Reiser hatte nun schon gewissermaßen einen seiner Wünsche erreicht, in der Kirche, vor dem versammelten Volke, wenigstens auf irgendeine Art öffentlich reden zu können, indem er die Katechismusfragen des Pastors mit lauter und vernehmlicher Stimme beantwortete, wobei er sich denn sehr von den übrigen unterschied, indem er richtig akzentuierte, da jene ihre Antworten in dem gewöhnlichen singenden Tone der Schulknaben herbeteten. Nach geendigter Kinderlehre winkte ihn der Pastor Marquardt beiseite und entbot ihn auf den anderen Morgen zu sich. Welch eine freudige Unruhe bemächtigte sich nun auf einmal seiner Gedanken, da es schien, als ob sich irgendein Mensch einmal näher um ihn bekümmern wollte. Denn damit schmeichelte er sich nun freilich, dass der Pastor Marquardt durch seine Antworten aufmerksam auf ihn geworden sei. Und er nahm sich nun auch vor, Zutrauen zu diesem Manne zu fassen und ihm alle seine Wünsche zu entdecken. Als er nach einer fast schlaflosen Nacht den anderen Morgen zu dem Pastor Marquardt kam, fragte ihn dieser zuerst, was für eine Lebensart er sich zu widmen dächte, und bahnte ihm also den Weg zu dem, was er schon selbst vorzubringen im Sinn hatte. Reiser entdeckte ihm sein Vorhaben. Der Pastor Marquardt stellte ihm die Schwierigkeiten vor, sprach ihm aber doch auch zugleich wieder Mut ein und machte den Anfang zur tätigen Ermunterung damit, dass er versprach, ihn durch seinen einzigen Sohn, der die erste Klasse des Lyzeums in Hannover besuchte, in der lateinischen Sprache unterrichten zu lassen, womit auch noch in derselben Woche der Anfang gemacht wurde. Bei dem allen glaubte Reiser in den Mienen und dem Betragen des Pastor Marquardt zu lesen, dass er noch irgendetwas Wichtiges zurückbehielte, welches er ihm zu seiner Zeit sagen würde. In dieser Vermutung wurde er noch mehr durch die geheimnisvollen Ausdrücke des Garnisonküsters bestärkt, dessen Lehrstunden er noch besuchte und der ihm immer einen Stuhl setzte, wenn er kam, indes die anderen auf Bänken saßen. Dieser pflegte denn wohl, wenn die Stunde aus war, zu ihm zu sagen, Seien Sie ja recht auf Ihrer Hut und denken Sie, dass man genau auf Sie Acht gibt. Es sind große Dinge mit Ihnen im Werke und dergleichen mehr. Wodurch nun Reiser freilich anfing, sich eine wichtigere Person als bisher zu glauben. Und seine kleine Eitelkeit mehr wie zu viel Nahrung erhielt, die sich denn oft töricht genug in seinem Gange und in seinen Mienen äußerte, indem er manchmal in seinen Gedanken mit allem Ernst und der Würde eines Lehrers, des Volks, auf der Straße einhertrat, wie er dies denn schon in Braunschweig getan hatte, besonders wenn er schwarze Weste und Beinkleider trug. Bei seinem Gange hatte er sich den Gang eines jungen Geistlichen, der damals Lazarettprediger in Hannover und zugleich Konrektor am Lyzeum war, zum Muster genommen, weil dieser in der Art, sein Kind zu tragen, etwas hatte, das Reisern ganz besonders gefiel. Nie kann wohl jemand in irgendeinem Genuss glücklicher gewesen sein, als es Reiser damals in der Erwartung der großen Dinge war, die mit ihm vorgehen sollten. Dies erhitzte seine Einbildungskraft bis auf einen hohen Grad. Und da nun der Zeitpunkt immer näher heranrückte, wo er zum Abendmahl sollte gelassen werden, so erwachten auch alle die schwärmerischen Ideen wieder, die er sich schon in Braunschweig von dieser Sache in den Kopf gesetzt hatte, wozu noch die Lehrstunden des Garnisonküsters kamen, der denjenigen, die er zum Abendmahl vorbereiten half, dabei Himmel und Hölle auf eine so fürchterliche Art vorstellte, dass seinen Zuhörern oft Schrecken und Entsetzen ankam, welches aber doch mit einer angenehmen Empfindung verknüpft war, womit man das Schreckliche und Fürchterliche gemeiniglich anzuhören pflegt. Und er empfand dann wieder das Vergnügen, seine Zuhörer so erschüttert zu haben, welches ihm wonnevolle Tränen auspresste, die den ganzen Auftritt, wenn er so des Abends in der erleuchteten Schulstube zwischen ihnen stand, noch feierlicher machte. Auch der Pastor Markwart hielt wöchentlich einige Stunden, worin er diejenigen, die zum Abendmahl gehen sollten, vorbereitete. Aber das, was er sagte, kam lange nicht gegen die herzerschütternden Anreden seines Küsters, ob es Reisern gleich zusammenhängender und besser gesagt zu sein schien. Nichts war für Anton schmeichelhafter, als da der Pastor Markwart einmal den Begriff, dass die Gläubigen Kinder Gottes sind, durch das Beispiel erklärte, wenn er mit irgendeinem aus der Zahl seiner jungen Zuhörer genauer umginge, ihn besonders zu sich kommen ließe und sich mit ihm unterredete, dieser ihm denn auch näher als die übrigen wäre. Und so wären die Kinder Gottes ihm auch näher als die übrigen Menschen. Nun glaubte Reiser unter der Zahl seiner Mitschüler der einzige gewesen zu sein, auf den der Pastor Markwart aufmerksamer als auf alle übrigen wäre. Allein so schmeichelhaft auch dies für seine Eitelkeit war, so erfüllte es ihn doch bald nachher wieder mit einer unbeschreiblichen Wehmut, dass nun alle die übrigen an diesem Glück, was ihm allein geworden war, nicht teilnehmen sollten. Und von dem näheren Umgang mit dem Pastor Markwart gleichsam auf immer ausgeschlossen sein sollten. Eine Wehmut, die er sich schon in seinen frühesten Kinderjahren einmal empfunden zu haben erinnert, da ihm seine Base in einem Laden ein Spielzeug gekauft hatte, das er in Händen trug, als er aus dem Hause ging. Und vor der Haustüre saß ein Mädchen in zerlumpten Kleidern ungefähr in seinem Alter, das voll Verwunderung über das schöne Stück Spielzeug ausrief: »Ach, Herrgott, wie schön!« Reiser mochte etwa damals 6 bis 7 Jahre alt sein. Der Ton des geduldigen Entbehrens ungeachtet der höchsten Bewunderung, womit das zerlumpte Mädchen die Worte sagte, »Ach, Herrgott, wie schön«, drang ihm durch die Seele. Das arme Mädchen musste alle diese Schönheiten so vor sich vorbeitragen sehen und durfte nicht einmal einen Gedanken daran haben, irgendein Stück davon zu besitzen. Es war von dem Genuss dieser köstlichen Dinge gleichsam auf immer ausgeschlossen und doch so nahe dabei. Wie gern wäre er zurückgegangen und hätte dem zerlumpten Mädchen das kostbare Spielzeug geschenkt, wenn es seine Base gelitten hätte. So oft er nachher daran dachte, empfand er eine bittere Reue, dass er es dem Mädchen nicht gleich auf der Stelle gegeben hatte. Eine solche Art von mitleidsvoller Wehmut war es auch, die Reiser empfand, da er sich ausschließungsweise mit den Vorzügen in der Gunst des Pastor Markwart beehrt glaubte, wodurch seine Mitschüler, ohne dass sie es verdient hatten, so weit unter ihn herabgesetzt wurden. NDR Kultur